Sagen Sie jetzt mal bitte Anarchie. Anarchie. Anarchie. Ob geschichtlich oder brandaktuell. Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. Viva Anarchie! Im Folgenden hört ihr eine Solidaritätserklärung des anarchistischen Bündnisses Espacio Libertario aus Madrid. Das Audio wurde in Kooperation mit dem anarchistischen Radio Berlin erstellt, das euch ebenfalls alle grüßt. A continuación, escucharán una declaración de solidaridad de Espacio Libertario, un conjunto de diferentes grupos anarquistas en Madrid. El audio fue producido en cooperación con la Radio Anarquista de Berlín, que también les manda sus saludos a todas. Salud, compañeras. En un mundo donde el capital es transnacional, donde las fronteras solo son para las personas, en tanto que el dinero puede fluir libremente, se hace más patente la necesidad de todas las explotadas de unirse y confluir en las luchas a nivel local como también a escala internacional. Nuestra unión será la ruina del capitalismo. Liebe Genossen und Genossinnen, in einer Welt, wo das Kapital transnational organisiert ist, wo die Grenzen nur für Personen gelten, während das Geld ungehindert fließen kann, ist es umso wichtiger, dass die Ausgebeuteten sich zusammenschließen und sowohl auf lokaler Ebene als auch international zusammenkämpfen. Unsere Einheit wird den Untergang des Kapitalismus bedeuten. Desde Madrid, nosotras, Espacio Libertario, os enviamos un caluroso saludo, nuestro apoyo y solidaridad para con vosotras que estáis plantando cara al capital desde vuestros puestos de trabajo. Nos entusiasma y enorgullece ver cómo trabajadoras inmigrantes procedentes de Rumanía no se dejan pisotear y se unan a las compañeras anarcosindicalistas de la FAU, para luchar por sus derechos. Von Madrid aus senden wir, Espacio Libertario, euch, die ihr von eurem Arbeitsplatz aus dem Kapital die Stirn bietet, unsere wärmsten Grüße, unsere Unterstützung und unsere Solidarität. Es ist für uns ein großer Quell der Hoffnung und des Stolzes zu sehen, wie die migrantischen ArbeiterInnen aus Rumänien sich nicht unterkriegen lassen und sich mit den anarcho-syndikalistischen Genossinnen der FAU zusammentun, um für ihre Rechte zu kämpfen. En Madrid, como en el resto de la región española, vemos como tras años y años de esfuerzos como el vuestro se logran fraguar complicidades e iniciativas que impulsan la lucha por un cambio social. Creemos que vuestro ejemplo es fundamental para que las explotadas de Berlín y del resto de la región alemana vean que siempre es posible luchar y que más allá de si se vence o se es derrotado, sepan los capitalistas que no podrán con nosotras, porque somos más, porque somos las que hacemos funcionar el mundo y que no podrán arrebatarnos nuestra dignidad. En Madrid, wie auch im Rest von Spanien, sehen wir, wie die jahrelangen Bemühungen, wie die euren, langsam Gestalt annehmen und Bündnisse und Initiativen entstehen, die den Kampf für einen gesellschaftlichen Wandel voranbringen. Wir glauben, dass euer Beispiel essentiell ist, damit die ausgebeuteten Menschen in Berlin und in der restlichen deutschsprachigen Region sehen können, dass es möglich ist zu kämpfen und damit, jenseits der Frage von Sieg oder Niederlage, die Kapitalistinnen erkennen, dass sie uns nicht unterkriegen werden, weil wir mehr sind, weil wir dafür sorgen, dass die Welt funktioniert und weil sie uns unsere Würde nicht werden wegnehmen können. Esperamos, como muestra la historia y nuestro presente, que los pequeños gestos del día a día hagan tambalear las injusticias y nos lleven en una dirección de solidaridad y de justicia social. Wir hoffen, und das zeigt uns die Vergangenheit ebenso wie die Gegenwart, dass die kleinen Gesten des Alltags die Ungerechtigkeiten ins Wanken bringen und uns in Richtung der Solidarität und der sozialen Gerechtigkeit voranbringen werden. Un fraternal saludo de Espacio Libertario de Madrid. Unsere herzlichsten Grüße des Espacio Libertario aus Madrid.